Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde. Noch bis 3 Uhr gibt's allerlei Musik aus der Türkei. Und am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Yeah. Das war die Sängerin Aynur Doğan mit einem Lied in kurdischer Sprache über einen Feigenbaum. Von dem Lied sind zwei verschiedene Versionen erschienen. Die Studioversion erschien 2004 auf ihrem zweiten Album für das Label Kalan. Keçe Kurdan heißt das Album. Die Version gerade aber wurde in einem ehemaligen großen Bad in Istanbul aufgenommen, deshalb die tolle Akustik. Die Aufnahme entstand im Rahmen der Dreharbeiten zu Fatih Erkan's Film Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul. Als Toningenieur, Produzent und gelegentlicher Mitmusiker war Alexander Hacke an diesem vorbildlichen Film beteiligt. Alexander Hacke kennt man von Soloplatten und als Bassist der einstürzenden Neubauten. Das Lied vom Feigenbaum, das Aynur gerade sang, erschien allerdings nicht in der regulären Soundtrack-CD des Films, sondern auf einer von vier CDs, die einem parallel zum Film erschienenen Fotoband beigegeben sind. Das schöne großformatige Buch heißt genauso wie der Film Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul und erschien als sogenanntes Earbook im Verlag Edel Classics. Das nächste Lied heißt Sedir, Geheimnis. Der Text handelt von Sehnsucht nach der Heimat und einem Verhalten der Gesellschaft, das nicht zu durchschauen und zu verstehen ist. Ich bin weit von meiner Heimat entfernt. Auf dem Weg spüre ich die Kälte auf meiner Haut. Hier sind Metin und Kemal Karaman, Sedir. Das Tor der Tausenden nennen Metin und Kemal Karaman ihr aktuelles Album. Sie singen darauf Lieder in türkischer und kurdischer Sprache, teils Volkslieder, teils Eigenkompositionen. Das war gerade ein eigenes Lied der beiden, Seder, Geheimnis. Die Musik und das schöne Streicherarrangement ist von Metin Karaman. Den Text haben Metin und Kemal Karaman zusammengeschrieben. Das Album wurde in Berlin und Istanbul aufgenommen. Mit dabei war unter anderem Uli Bartel als Solo-Geiger und Cellist. Das Tor der Tausenden erschien in diesem Jahr beim Istanbuler Label Liske. Das nächste Lied erschien erstmals 1980 auf Platte. Text und Musik sind von dem Sufi-Mystiker und Derwisch, Musiker und Dichter Dede Efendi aus dem 19. Jahrhundert. Gesungen wird das Lied von der türkischen Sängerin Tulay German. Begleitet wird sie von François Rabat, einem französischen Kontrabassisten und Zazz-Spieler, der in Aleppo, Syrien, geboren wurde. Das Bild meines Geliebten ist mir immer vor Augen, sein Gesicht immer in meinem Herzen. Mond mit rosigem Gesicht, Königin, hab Gnade, meine dunklen Augen, du bist wahrlich einzigartig. Tulay German und François Rabat. Oh. Das war eine Aufnahme mit der türkischen Sängerin Tulay German aus dem Jahr 1980. Zusammen mit François Rabat interpretierte sie ein Lied aus dem 19. Jahrhundert von Dede Efendi im Arrangement von Erdem Bouri. Die Aufnahme entstand in Frankreich, vermutlich in Paris, der Stadt, in der Tulay German lange Jahre lebte. Als Tochter eines einflussreichen türkischen Politikers konnte sie nicht gleich eine musikalische Karriere verfolgen. Sie musste zuerst in Istanbul am American College eine Ausbildung beenden, zum Beispiel in den Fächern Soziologie und Philosophie. Geboren wurde Tula German 1935 in Ankara. Danach sang sie zuerst in Clubs von Ankara und ab 1960 in Istanbuler Lokalen. In der Zeit von 1960 bis 1962 sang sie Jazz, danach begann ihre Popkarriere. Und ab 1966 lebte Tula German in Paris und sang auch in französischer Sprache. In Frankreich nannte sie sich einfach Tulay und dort erschienen 1980 und 1982 zwei LPs mit Liedern aus älterer und jüngerer Vergangenheit mit literarischen Vorlagen, unter anderem auch Vertonungen von Gedichten Nazim Hikmets. Tulay beginnt ihre Anmerkungen zu diesen Aufnahmen mit den Worten: Als ich ein Kind war, haben mich die byzantinisch-ottomanische Musik, die Romantik Schuberts, das Raffinement des Derwischs Dede Efendi, westliche polyphone Mehrstimmigkeit und die komplexen Rhythmen Anatoliens alle tief beeindruckt. Wie die Byzantiner achte ich besonders auf die moralischen Aspekte von Musik. Soweit die türkische Sängerin Tulay German in den Anmerkungen zu ihren Liedinterpretationen aus den Jahren 1980 und 1982. Die beiden LPs mit François Rabat an der Saz und am Kontrabass sind erfreulicherweise 1998 von dem französischen Label Arion auf einer CD wiederveröffentlicht worden. Hier sind der Multiinstrumentalist Burhan Öcal und die Sängerin Emel Sayin mit einem türkischen Evergreen über die Nachtigall des Kummers, Çile Bülbülüm. Das war Musik von einem gemeinsamen Album des Multiinstrumentalisten Burhan Öcal und der Sängerin Emel Sayin. Die Platte heißt New Dream und erschien vergangenes Jahr. Dieser Track heißt Chile Bülbülüm, ein Evergreen aus der Türk-Sanat-Musik, der von allen möglichen Leuten gecovert wurde und wird. Zum Beispiel auch von der Rockband Duman oder eben von Burhan Öcalan und Emel Sayin. Dieser Track von den beiden ist in diesem Jahr auch noch auf einer sehr hörenswerten Kompilation des Trikont-Labels veröffentlicht worden. Zusammengestellt hat diese Kompilation die Berliner DJin Ipek Ciolo. Die informativen Begleittexte zu den Tracks schrieb Taz-Autor und Türkei-Musikspezialist Daniel Bax. Beyond Istanbul heißt die CD vom Trikont-Label. Einige Acts, zum Beispiel die Replikas, Baba Zula und Rapper Cesar, tauchten schon in Fatih Erkans und Alexander Hackes' Crossing the Bridge-Film auf. Andere, wie Burhan Öcalan, die Brooklyn Funk Essentials oder Chai Thailand aus Wien, können hoffentlich durch diese Sammlung neue Hörerkreise erschließen. Beyond Istanbul heißt die Kompilation von DJin Ipek Ciolo. Çeker bu zararı dahi bu hayatta baki sevaplar olan afil diş içine müessese hediyesi var mı ki es sesi benzeri tek sesi burası Texas'ta kayıp tamı tombiksi tep dili mekanda gün terbiyecisi açarım kafesini öde diyetini özetini temize çektimle temkinli sevin nereden çıktı bu yosmalık eğilimin kelebek beslerim bana söveceksin sen demeyim patla torpilim avuçları deşilim hadi diyelim kaza süsünü de serelim gücüne de bakalım sert edililerin acıyor mu midi kesiklerim ben dikerim çok severim hadi halledelim çek silahını vur beni hepinizin inkarıyım irtifa kaybıyım doğum hatasıyım paylaşamam ben seni bu yılda aynıyım ne yapalım devrilip dök içini malumatımız hatırınız yapayalnızız tabanımı yağlayınız bana baba yaralatınız mama bankamız define haritamız artçımız ben giderim süt koksun limanımız radara mı yakalanırız emek harcamazsınız başçı bansınız aynı malsınız araççı evveliyatınız temelimin hocasısınız siyasi bildiğin şen tayfanız kafada mı tasalarımız startuplanırız kör topal kalırız dik sırtımız demiş atalarımız valeler kraliçeler hadi söyleyin güvenimin eseri kimin tehlikede miyim ben mülayimim şehzademe yakışır tek sevgim ölebilirim bu ne nefret bu ne şiddet bu ne mana Vietnam'dan mı aldın kara kuşağı geç arkaya çıkalım ama paralarım var mı senin dağısına teşhisim alerji kalbim seferi çizgi filmim dik çikizleri tek geçerim sago K vitaminim ben amfizerafitim ilk körfezim üzülme yenisini alırız aşkın üstünü sayarak alınız hasmın idare ediniz şerit ihlali sandallarım sultani hanimiş takibi bu yolculuk insanın sonunda ölümü bile 3 gün sonra duyulan bir kişinin ya da gökyüzündeki tek bir yıldızın yalnızlığı kadar büyük bir yalnızlığa iter. Çünkü ego ancak tam bir ümitsizlik noktasına gelince teslim olur. Bu teslimiyet acı vericidir. Çünkü kişi kendini yutacak dipsiz bir uçurum açılmış gibi hisseder. Bu ölüm gibi gelir. Ancak bu bir taraftan ölümdür, diğer taraftan da o bir diriliştir. O doğmak için ölmektir. Yolcu önce bilinçaltının karanlıklarına dalar. İç dünyamızın bu karanlığı, gerçek benliğimizin, Tanrı'nın şekilsizliğinin göz kamaştırdığı yerdir. Benliğimiz, karanlıkta gizlenmiş bir ışıktır. Hoş geldiniz, dis atanları dövme kurumu. Niye eli boş geldiniz? Niye? Dış cepheniz çok idealist, değil ateist. Ben bire pis, bilin aklıma pis. Mankörsün mazoşist, hadi pis ben kilisiz. Biriniz hiçiniz, hiçiniz hepiniz. Bu mu hepiniz? Siz ikiniz, acınıza talibiz biz bu tipiz. Delikanlılık bu mu ulan? Yaşlış tahtayı raymını bulan. Kim acaba senin rapini yazan, kuyunu kazan? Ben değilim, tasalanmadı utan. Boynuzunuz çıkıverdi. Meteoroloji bugün havamızı katletti. Din derslerim F5'ti 12-7 shift'ti Uyku müdavimi mesai en iyisi Bassın size pikabımın iğnesi montaj servis Birleştirsin beynini Arkadan izledim kafiye leyleti Bana nüfuz edemedi çok nacizane Kerata kitimiz son müdahale Benimki harname Poşetimin dibine sin asansörle Düz sergile düşürücü makine Depresyon majestik yüzünüz silik elastik Şirketiniz serkolojistik Az mı çeliştik harbi didiştik hemen haber Gandileştik Das waren die beiden Schlussnummern einer der spannendsten türkischen Hip-Hop-Platten, die ich überhaupt kenne. Sie erschien letztes Jahr. Cholera nennt sich das Projekt. Und für die meisten Beats zeichnet Yunus Özyavuz alias Sagoba Kaçma verantwortlich. Eine der Schlüsselzeilen des ersten Tracks war: Der Mensch ist auf sich allein gestellt. Und in dem Moment, wo er das feststellt, da fängt der Fall an. Hier ist ein Lied des trotzigen Abschieds von einer Geliebten, Olmadi Yar. Es ist nicht geschehen, meine Geliebte. Das Wort, das hier für die Geliebte gebraucht wird, Yar, ist ein altes Wort, das oft in der Tradition der Wandersänger, der Aschiks, verwendet wird. Diese Version des Liedes beginnt auch mit einer der typischen Uzunhava, einer freischwebenden, langgezogenen Melodie ohne festgefügten Takt. Die Band Duman mit Olmadi Yar. Das versuchen wir nochmal. Das war dann doch der falsche Track. Hier kommt aber jetzt Olmadi Yar. Thank you. Gider sessiz, mahzun sensiz. Günler her zaman telaşlı. Yalmış nerede, aklım sende. Suçum neydi sormadı. Hop! Çektin gittin dinlemeden bana bir şey söylemeden yıllar sonra dönsen. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyi en sende bak. Çar gider, ziyan olmuş yıllarım varsın. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyi elbette var, olmadı. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyi elbette var, buraya kadar. Günler sessiz, mahzun sensiz. Günler her zaman telaşlı. Yalmış nerede, aklım sende. Suçum neydi, sormadım. Hop! Çektin gittin dinlemeden bana bir şey söylemeden yıllar sonra dönsen de bir. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyi elime bile ben buraya kadar. Uçar gider, ziyan olmuş yıllarım varsa son pişman neye yarar? Her şeyin bedeli var, olmadılar. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin sebebi var, buraya kadar. Thank you. şeyi elime de ne var olmadı. Son düşmanlık neye yarar? Her şeyin sebebi var. Bu ya ya ya. Çok sağ olun. Yazarsam yazayım hepsini. zwei Soundcheck-Stunden vom Deutschlandfunk gehen so langsam zu Ende. In dieser Nacht gab es Musik aus der Türkei zwischen Folklore und Hip-Hop. Gerade eben waren zwei Rockbands zu hören, die mir das erste Mal in Fatih Erkan's Film Crossing the Bridge begegnet sind. Los ging's mit Duman und dem Song Olmadiya, einer Coverversion eines Songs von zwei griechischen Autoren. Den türkischen Text hat die Sängerin Nilüfer geschrieben. Nach Duman spielte die Band Replikas eine Nummer, deren Titel wie die Torbilanz eines Fußballspiels wirkt, 0:1. Wer oder was da gewonnen hat mit einem Auswärtssieg, macht der Text klar. Das Schlechte in dieser Welt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Hülya Wolf bedanken, die mir wie schon so oft viele Texte übersetzt hat, damit ich Ihnen sagen kann, worum es in den Songs geht. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch einmal die Replikas mit dem letzten Stück ihres Albums Avas aus dem letzten Jahr. Ein Lied über den Tod mit dem Titel Redeye, Rechtfertigung. Kaçmazsan, gitmezsen.